In der Nacht zum 25. April 1974 ging ein Lied über den katholischen Rundfunk in Lissabon. Grandola Villa Morena. Es war das verabredete Signal zur Erhebung der Bewegung der Streitkräfte, der Anfang vom Ende des portugiesischen Faschismus. Seitdem wird in Portugal eine demokratische und sozialistische Gesellschaft aufgebaut. Grandola Villa Morena wurde das Lied der portugiesischen Revolution. Grandola Villa Morena, Stadt der Sonne, Stadt der Brüder. Grandola Villa Morena, Grandola, du Stadt der Lieder. Grandola, du Stadt der Lieder. Auf den Plätzen, in den Straßen stehen Freunde, stehen Brüder. Grandola gehört den Massen. Grandola Villa Morena, viele Hände, die sich fassen, Solidarität und Freiheit, geht der Ruf durch deine Straßen. Geht das Lied durch deine Straßen. Gleich und gleich sind unsere Schritte. Grandola Villa Morena, gleich und gleich durch deine Mitte. Deine Kraft und euer Wille sind so alt wie unsere Träume. Grandola Villa Morena, alt wie deine Schattenbäume. Alt wie deine Schattenbäume. Grandola, du Stadt der Brüder. Jetzt nicht mehr nur noch Träume.